9. Besondere Angebote gibt es heute im dritten Stock. Sportschuhe bis Größe 36 ab 9,90 Euro. T-Shirts bis 120 cm für 3 Euro. Kinderjeans und Pullover ab 7 Euro. Nach dem Einkauf gibt es für Mütter und Kinder eine kleine Erfrischung. Herzlich willkommen.